Mit Unbehagen dachte er plötzlich an Rasumichin. Aber er beruhigte sich gleich wieder, denn das fehlte ja gerade noch, dass auch der auf eine Stufe mit ihm gestellt würde. Wen er aber tatsächlich allen Ernstes fürchtete, war Svidrigailow. Mit einem Wort, es standen viel Mühe und viele Sorgen bevor. »Nein, mich trifft die größte Schuld«, sagte Dunja, die Mutter umarmend und küssend. »Ich habe mich von seinem Geld verlocken lassen, aber ich schwöre dir, Bruder, ich habe ja gar nicht geahnt, dass er ein so unwürdiger Mensch ist. Hätte ich ihn vorher durchschaut, so hätte ich mich um alles in der Welt nicht verlocken lassen. Du darfst mich nicht verurteilen, Bruder. Gott hat uns gerettet! Gott hat uns gerettet!« murmelte Pulcheria Alexandrowna, aber mehr gefühlsmäßig als bewusst, als hätte sie noch nicht ganz begriffen, was vorgefallen war. Alle freuten sich. Ja, nach 5 Minuten lachten sie sogar. Zuweilen erblasste Dunetschka ein wenig und zog die Augenbrauen zusammen bei der Erinnerung an das Vorgefallene. Pulcheria Alexandrowna konnte es auch noch nicht begreifen, dass sie sich gleichfalls freute. Der Bruch mit Luschin war ihr doch heute früh noch als ein schreckliches Unglück erschienen. Rasumichin aber war begeistert. Er wagte bloß noch nicht, sein Entzücken zu äußern, aber er bebte am ganzen Körper wie im Fieber, als hätte sich eine zentnerschwere Last von seinem Herzen gewälzt. Jetzt hatte er das Recht, ihnen sein ganzes Leben zu widmen, ihnen zu dienen. Ach, und überhaupt, was war jetzt nicht alles möglich? Aber sofort verjagte er ängstlich alle weiteren Gedanken und fürchtete sich vor seiner Fantasie. Nur Raskolnikow saß noch auf demselben Platz, düster und zerstreut. Er, der am hartnäckigsten den Bruch mit Luschin gefordert hatte, schien sich jetzt am allerwenigsten für das Vorgefallene zu interessieren. Dunja dachte unwillkürlich, dass er immer noch sehr böse auf sie sei, und Pulcheria Alexandrowna betrachtete ihn ängstlich. »Was hat dir denn Svidrigailow eigentlich gesagt?« fragte Dunja an ihn herantretend. »Ach ja, ja!« Pulcheria Alexandrowna wollte es nun auch erfahren.